Hier spricht der deutsche Soldatendienst. Wir geben Nachrichten für die Soldaten. An der Westfront liegt das Schwergewicht der Kämpfe nach wie vor im Raum zwischen der mittleren Saar und der oberrheinischen Tiefebene. Während der Abschnitt zwischen Saargemünd und Hagenau noch durch bewegliche Kämpfe gekennzeichnet wird, hat sich die Lage an den anderen Teilen dieses Abschnittes bereits wieder zum Stellungskrieg entwickelt. Der feindliche Brückenkopf Saarlauton wurde weiter eingeengt und bei Pasten dem Gegner eine Höhe entrissen, die die Ortseingänge nach Villingen beherrscht. Zwischen Saargemünd und Hagenau laufen Angriffe von 6 feindlichen Divisionen. An der Bahnlinie Saargemünd-Hagenau wechselten einige im Hauptkampffeld liegende Ortschaften mehrfach den Besitzer.